das Coming of Age. Eine Coming-of-Age-Geschichte ist immer die Erzählung einer Initiation, eines Erwachsenwerdens durch Verlust etwa der Unschuld, der Scham oder der kindlichen Furcht. In der Sportberichterstattung gibt es die Erzählung über das junge Talent, das sich im Licht der Öffentlichkeit durch sportliche Höchstleistungen das eigene Erwachsensein verdienen muss. Man denke an Boris Becker, Steffi Graf oder Franziska van Almsick. Die Berichterstattung kümmert sich um deren sportlichen wie emotionalen Reifeprozess und erzählt uns diese als Coming-of-Age-Geschichten meist zugewandt und wohlwollend, zumindest solange die Ergebnisse stimmen. Ähnlich verhält es sich bei Kinderstars, deren Übergang von Teenagern zu erwachsenen Künstlern mit Argusaugen beobachtet und erzählt wird, stets auf der Suche nach dem Skandal und dem Bruch. Britney Spears, die nach ihrem Start als junge Disney-Club-Moderatorin das amerikanische Image des Kleinstadtmädchens mit einer vorgeblich unschuldigen Lolita-Naivität pflegte, um dann unter anderem mit Songs wie »I am not a girl, not yet a woman« oder »I am a slave for you« Anerkennung als nunmehr Erwachsene zu finden. Ariana Grande, beliebter Teenie-Star mehrerer Nickelodeon-Serien mit Disney-Ästhetik, ist jetzt eine Dangerous Woman und singt davon, wie sie die ganze Nacht der Zahl 69 ihr spannendstes Narrativ entlockt. Während viele Medien Britney Spears' Coming of Age als tragische Geschichte erzählten und ihre verlorene Unschuld als Verrat an der amerikanischen Gesellschaft abstraften, schaffte Ariana Grande den Sprung vom Mädchen zur Frau mit weniger narrativen Konflikten. Ein Faktor könnte dabei tatsächlich sein, dass Grande im Unterschied zu Spears die Möglichkeit hatte, mit Hilfe der sozialen Medien die Erzählungen ihrer eigenen Sexualisierung und ihres Reifeprozesses selbstbestimmt zu steuern. Eine pervertierte Form dieses Masterplots ist die Castingshow Germany's Next Topmodel, in der junge Frauen im Rennen um einen Modelvertrag gegeneinander um die Wette posieren. Feste Bestandteile dieser Heldinnengeschichte sind zumeist ein vor allem bei den minderjährigen Kandidatinnen schambehaftetes Nackt- oder Unterwäsche-Shooting sowie Fotosessions und Challenges, bei denen sich die jungen Frauen rituell mit Farbe bemalen oder von fremden Männern berühren lassen müssen. Die erzählte Herausforderung der jungen Damen lautet, erwachsen zu werden, und wird meist begleitet von einem umfassenden Umstyling, das die Wandlung vom Mädchen zur Frau sichtbar machen soll.